Vor allen Dingen habe ich ein schönes Clandorf. Ist schon jemand von euch auf Level 11 hochgegangen? Nee. Weil ich habe mal geguckt, auf Level 10 kann ich nichts mehr bauen, außer halt das, was ich noch bis jetzt vernachlässigt habe. Also neu bauen. Ja, Neubau gibt es nicht, nee. Spielst du dieses Kindergartenspiel auch? Ja. Okay. Jetzt Kindergartenspiel, sag jetzt, mal. Jetzt muss ich wirklich anfangen. Hatti spielt ja Heyday. Ach, schon lange nicht mehr, schon gelöscht. Ich würde hast dir trotzdem gespielt. Ja, habe ich, das ist richtig, ja. Ja. Allah. Aber das ist mehr Kindergarten wie Clash of Clans. Ja. Hatti geht durch den Wald und jagt Butterbrotdosen. Das ist auch nicht ja, das mache ich auch. Ja, das machen wir alle irgendwie. Das macht der Thomas hier, das hat der Ralf gemacht, das macht der Björn, das macht der Bildiger. Ich glaube, ich habe dieses Jahr schon eine Dose gefunden. Ja, guck, siehste, ich fuhr ihn auf. Wir haben nämlich heute Raclette gemacht. Raclette, das ist aber was zu essen. Was hat denn das mit Dosen zu tun? Ja, da muss ich Dosen öffnen. Aha. Da waren die Pilze drin, da war der Käse drin. Dosen? Siehst du, und ich bleibe zu Hause, spiele schön Clash of Clans, sitze im Trocknen und kann hinterher auch noch Dosen öffnen. Bierdosen. Naja, das bleibt dir jetzt überlassen, was du da so denkst. Aber nee, die Hauptsache trocken. Ja, alles gut. Tatsächlich, ein Geocache dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr keinen. Ich habe auch einen. Okay. Hier oben bei uns auf dem Berg ist einer. Da musste ich dann doch mal hin. Da lockt der Bob sich jedes Jahr einmal ein. Letztes Jahr waren es immerhin 16. Berg, was heißt Berg? Du wohnst ja in Niedersachsen, wir haben ja keine Berge. Doch, Bob hat Berge. Wer wohnt in Niedersachsen? Nein, nein, du wohnst in Niedersachsen. Ich habe nur gesagt, ich wohne auch im Weserbergland. Das ist richtig, aber... Was ist denn das, NRW oder was? Ja, genau. Ah, okay. Und, ja, aber das ist auch eher Flachland. Was ist bei euch Berg? Ja, mit Österreich muss man gerade gucken. Ja, nee, mit Österreich hat das natürlich. Wenn wir uns nicht vergleichen. 400 Meter oder so? 300? Berg. Wo stehen die Höhenmeter? Ein hier? Hügel halt. Ja, ja, genau. Da gibt's dann aber kein Gipfelkreuz, wo du einen Schnaps trinken kannst, ne? Den brauche ich dann auch nicht mehr, wenn da ich da brauche ich auch keinen Berg zu. Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam, das würde ganz gut passen bei einem 400 Meter Hügel. Okay. Da haben sie den walisischen Landvermesser, die haben da Berge registriert und die haben dann extra den Hügel aufgeschüttet um ein paar Meter, damit es dann als Berg gilt in den Filmen. Das ist natürlich jetzt mal eine Frage, die man stellen könnte, wann ist ein Berg und wann ist ein Hügel? Gibt es da eine Mindesthöhe? Um das korrekt zu definieren, mit Sicherheit schon. Da gibt es mit Sicherheit ein Amt für. Ja. Wir sind in Deutschland. Deutsche Berg- und Hügelamt. Habt ihr das bei euch in dem Bundesland, wo du wohnst? Ich habe gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Was meinst du denn jetzt? Wo? Ich meinte eigentlich Kai, weil er sagte, er hat ja irgendein Amt genannt. Ja, du hast doch diesen Amtsnamen gerade kreiert. Deutsches Berg- und Hügelamt. Deutsches, nicht saarländisches, nicht rheinland-pfälzisches, berlinerisches, bayerisches oder schleswig-holsteinerisches. Den feinen Unterschied gemerkt, lieber Hatti? Ja, ja, ich habe das wohl sehr, sehr gut gemerkt. Es gibt sicher eine DIN-Norm dafür. Gewiss, da gibt's sogar eine Schablone für. Durch Stadt muss der Berg durchpassen, ansonsten, oder nicht durchpassen, ansonsten ist es kein Berg. Die Bergschablone. Liegt, glaube ich, in Berlin, oder wo liegt die aus? Die Bergschablone. Die saarländische Bergschablone. Großartig, sehr schön. Es ist wie bei der Post, ob das Päckchen durch die Ritze passt oder nicht. Genau. Die Bergschablone. Ja, was soll ich denn sagen? Ich kann es im Moment echt nicht sagen, wie hoch das hier ist. Also Also der höchste Berg von Rheinland-Pfalz ist bei 880 Meter, glaube ich. Ja, so viel ist das hier nicht. Bei uns sind es 350 oder irgendwie sowas, was ich jetzt meine. Also 816 Meter hat er. Ich glaube, der höchste Berg in Niedersachsen, der ist in der Heide. Der ist irgendwas von 60 Meter hoch. Da ist der Hund über ein paar Monate immer hingegangen. Wilsitter Berg, so heißt er, genau. Lüneburger Heide. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so weit weg von dir, Wilsitter Berg. Das ist Richtung Bisping, Jörg. Von mir? Nee, von Björn, ne? Oder? Ja, Björn sowieso, aber du wohnst ja auch nicht so weit. Du wohnst ja so, also Bisping und deine Richtung, das ist Lüneburger Heide, so weit ist es doch nicht, oder? Also ich bin so mehr Bad Oeynhausen. Ja. Diese Richtung. Also schon ziemlich weit westlich. Aber wer mal richtig... dran. Ja, tatsächlich. Was? Zumindest nah dran bei uns. Ja, bei euch, Thomas, ja. Warst du da schon mal, Wilsitter? Ja, ne? Ich meinte jetzt Bad Oeynhausen. Ach so, ah, du kommst irgendwie aus Osnabrück, ne? Die Richtung da. Nee, Salzuflen. Salzuflen? Nein, Quatsch. Ja, doch. Alter Falter, das sind 10 Kilometer von hier. Den komm mal her, dann können wir einen Kaffee trinken. Ich komme aus dem Kalletal. Die Welt ist ein Dorf. Da kann man ja rüberspringen. Ja, Talle, du musst quasi einmal über einen hohen Stein, dann bist du hier. Und du jagst auch diese Tupperdosen? Ja, das tun wir. Der trinkt aber genauso viel Alkohol wie du. Was? Hast du mit Hatti schon mal Wein getrunken? Oh ja. Haben wir schon. Ja, ich glaube schon. Salzuflen, also wirklich. Mensch, da bin ich jeden Tag. Das gibt's doch gar nicht. Yo, yo, yo. Guck mal, Kai. Was denn? Du bist so weit weg. Ja, ich bin am Arsch der Welt. Und hier macht's mal gerade gluck, gluck, einer in der Nachbarschaft. Gibt's doch gar nicht. Ja, siehst du mal. In der Homezone. Ja. Ja, ich habe heute sogar eine Audiopost bekommen aus dem Saarland. Mhm. Oh. Ja. Vom Kai? Aber nicht von mir. Nee. So viel Saarländerin gibt's nicht im Saarland. Von hast du es denn verstanden? Ja, sie hat es nach meinen Vorgaben gesprochen. Ich kann es dir übersetzen, wenn du willst. Ich kann es gut ins verstehen. Ins Hochdeutsch, sofern ich dessen mächtig bin. Ich habe es schon verarbeitet. Ich bezweifle das, Kai. Zweifle es auch. Dräng mich schon... an, aber irgendwie klappt es dann doch nicht. Muss ja auch nicht sein. Nö, ich bin stolz auf meinen Dialekt. So schlimm ist der auch nicht, also es gibt schlimmere. Ja. Also das geht noch. Also du kannst noch richtig gut sprechen. Die höre ich gerne zu. Du kannst mir auch ein Buch vorlesen. Oh, dankeschön. Guck mal, wie er sich einschleimt. Brauche ich ja gar nicht. Was will er von dir? Nö, will ich nicht. Ja, was will er nur, was will er nur? Ich hatte schon überlegt, ob ich was will von ihm, aber... Oh. Ja. Aber der Björn hat es alleine hinbekommen. Aha, okay. Ah. Gut, gut. Wir hatten ein bisschen mit WordPress zu kämpfen. Ja, ich kämpfe immer noch. Immer noch? Genau. Aber nur wegen dem einen Bild, oder was? Naja, gut, das sind jetzt ja die anderen auch. Da habe ich jetzt mal die URL entsprechend angepasst. Jetzt zeige ich dir die Bilder an, aber jetzt ist das Header-Bild weg. Ja, du machst das schon. Ja, ich muss nur finden, wo das liegt und dann passt das schon. Irgendwo. Oh. Im Ordner Uploads. Oder... Ja, die sind ja da, aber ne, wo ich das einstellen kann. Ja, ja, ja. Was machen wir denn alle morgen am 3. Advent? Eine Kerze anzünden. Stollen drei essen. Kerze anzünden, Stollen essen. Paul auf der Couch. Extrem Couching. Oh, ich hätte da noch was zu gucken. Ja, was guckt man denn so? Also Game jetzt of Thrones. Gibt es die Tage zu gewinnen? Ja, ja. Nee, das können wir nicht machen. Das macht ihr doch. Das muss sein. Das können wir nicht machen, du. Ach, no. Das können wir nicht machen. Nee. Ja, wollt ihr schon wieder einen Eurotruck-Simulator verlosen? Nee, nee, nee. Besser, besser. Besser. Oh, jetzt das haben, hat auch mit Radfahren zu tun, ja, ja. Jetzt haben wir so viel über Berge gesprochen. Ach, dieses diese DVD-Sammlung, ja? Ja, ja. Hast du die durch, oder was? Ja, ja, klar. Komplett durch? Jetzt brauchst du nicht mehr. Quatsch. Ja. Kannst du auch jetzt, haben wir über Berge gesprochen, kannst du irgendwas von Louis Trenka gucken? Ja. Fräulein Menke. Da hatte ich letztens doch, glaube ich, war da nicht mal ein Film mit Luise Trenka? Ja. War das nicht der Moretti, der den gespielt hat? Der hat den Louis Trenka gespielt? Wo war denn das? Heie. Ja, ja. Das, bei irgendwo Amazon Prime oder keine Ahnung, irgendwo habe ich da mal einen Film geguckt. Jetzt sagst du was. Wie hieß denn der Film? Der hieß Louis Trenka, glaube ich. Ich hab, im Kino läuft zurzeit der Louis Trenka-Film. Ich habe jetzt nur gesehen, irgendwie Vorschau, es gibt einen neuen Heidi-Film und der wird so hochgehypt, dass er so gut sein soll. Heidi, Heidi. Nicht Hatti, Heidi. Heidi, Heidi. Das war der Peter. Großvater, Großvater, Großvater. Ja. Du warst doch früher Synchronsprecher, Kai. Ja, genau. Och, ist Aschenbrödel. Bei den Kasselruther Spachteln. Ja, bei den Karlsruher Spatzen, genau. Eine Video. Kann ich ja nicht gucken, was ich schon geguckt habe. Louis Trenka. Musst du eingeben. Moretti, Louis Trenka. Also, Link ist unten im Chat. Ach, gucke an. Ja, doch, hier ist er doch. Louis Trenka, der schmale Grat der Wahrheit. Den habe ich irgendwo geguckt, aber hier auf Amazon Prime ist er anscheinend nicht. Wo habe ich denn den geguckt? Und der ist mit dem Moretti? Ja, ja, ja, mit dem Tobias Moretti und Brigitte Hobmeier. Kenne ich nicht, kenne nur Brigitte Nielsen. Das ist nicht meine Altersklasse gerade, glaube ich. Brigitte Nielsen? Wo habe ich denn die geguckt, sagt mal. Die kann mit dem Arsch Nüsse knacken, ne? Oh. Ja, genau, der Bibliothekar hat es gerade geschrieben. Das ist Louis Trenka, der schmale Grat der Wahrheit. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich ihn geguckt habe, aber irgendwo habe ich ihn geguckt. Der kam neulich, glaube ich, auf ZDF. Ah, oder das. Das kann natürlich auch sein, dass ich da in der Mediathek irgendwie geguckt habe. Ja, die kann hatten auch da sein. Neulich so Bergsteiger-Motto-Tag. Festival. Ich kann jedem auch nur den Tipp geben, den Link nicht anzuklicken. Weil wir haben irgendwann mal auf dem Raucherbalkon gepodcastet und da hat Kai von einer DVD erzählt. Wie hieß der? Heimat? Ja. Den hatte ich mir bei Amazon angeklickt. Ich habe wochenlang, aber wirklich wochenlang die DVD als Vorschlag bei Facebook gehabt. Wochenlang. Immer auf Facebook. Hast du keinen Adblocker? Habe ich angemacht. Wochenlang habe ich diese DVD gesehen. Ich sage, ich klicke nichts mehr an bei Amazon. Wochenlang ja, bei Facebook. Das ist ja bei uns da im Hundzurück ist das gedreht worden. Ja, hast du erzählt. Die ja. Heimat, ja, ja. Hm? Wochenlang habe ich diese DVD als Vorschlag gekriegt. Ja, klar. Kauf sie dir. Hast du sie gekauft? Willst du sie nicht kaufen? Der Kai hat sie dir empfohlen. Nein, das so stand da nicht, aber. So ist er. Ich hab ein Video bei, wie heißt das? Medimobs. Kennt ihr das? Medimobs? Ja, genau, ja. Kannst du gebrauchte Bücher, DVDs, Spiele und sowas kaufen, ne? Und da habe ich die auf die Wieder-da-Liste gestellt. Und seitdem ich die auf der Wieder-da-Liste habe, kriege ich jeden Tag eine E-Mail, dass die DVD wieder da wäre. Ich soll sie doch kaufen. Und ich lösche jeden Tag die E-Mail und bekomme jeden Tag eine neue. Das ist sowas von, also, krank, ja. Ich schreibe das mal unten rein, damit ich ein paar... Medimobs, ja. Wenn wir den Mist, den wir hier verzapfen, verwerten, damit ich sag, wenn wir den Mist, den wir verwerten hier, dann ja. Brauche ich ein paar Links. Louis Trenka, schmaler Grat, Medimobs, kenne ich nicht. Ja, einkaufen zum Bestpreis. Ja, da habe ich schon einige Bücher gekauft. Also wenn man gerne Bücher liest und halt eben auch mal für schmales Geld oder so, bekommst du, und die sind auch noch im recht guten Zustand, die ich da gekauft habe. Mhm. Gut, der Bibliothekar schreibt gerade Rebuy, aber bei Rebuy kann man auch Bücher kaufen, also Rebuy. Weiß jetzt auch nicht. Da habe ich mal ein iPhone gekauft. Und bei Rebuy meine ich, alles okay? Nee, alles nicht. Ich meine Objektive für Kameras oder Kameras kannst du da nicht kaufen, meine ich. Bin mir aber nicht sicher, aber ich meine, das war bei Rebuy. Bei Rebuy? Ja, die Denner jetzt Sortiment, die alle paar Monate erweitern. Ach so, aber ich meine, irgendwann war das mal so, da konntest du es noch nicht kaufen. Bei Rebuy. Bin mir nicht sicher. Ich wollte irgendwann mal. Ich habe ja so eine Canon. Oh Gott, wie heißt denn die? Was ist denn das? Canon 1100. Keine Ahnung. Ich habe mir da so ein Sigma-Objektiv für gekauft. Das habe ich mir nicht bei Rebuy gekauft. Ja, für Objektive, da gibt es bessere Seiten zum Kaufen gebrauchte. Die sind meistens auf eBay billiger. Ja, aber da habe ich immer so ein bisschen Muffe vor eBay. Also ich habe ja, jetzt auch. Ich gehe mal bei uns hier zum Foto. Ja, gut. Ja. Ich habe mir jetzt das T-Bone SC450 gebraucht bestellt oder gekauft. Das habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Für 50 Mark. Ich habe es für 119 neu gesehen. Ja, das kostet 119 neu, aber das wollte ich nicht bezahlen. Ich meine, ich habe ja das 300er, aber ich will das hier alles an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben, weil das sind nicht meine. Weil ich wollte halt ein anderes haben und deswegen habe ich mal geschaut, was es denn so gibt. Ich weiß nicht, ob Thoman auch einen Werksverkauf hat. Thoman weiß ich nicht, keine Ahnung. Also Ralf hat ja erzählt, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, der wohnt Heilbronn, sagst du, ne, Ralf? Genau. Der geht nämlich zum Werksverkauf von Biodynamic Headset kaufen. Also hab ich vor, demnächst irgendwann mal. Die haben da Werkverkauf oder was? Ja, ich such's gerade nochmal raus, dass du das dann auch mit verwerten kannst. Aber ja, genau. Haben sie. Weil Thoman wäre ja bei mir auch Öffnungszeiten. Thoman wäre ja bei mir auch ums Eck, 40 Minuten mit dem Auto. Deswegen. Na gut, aber ich glaube nicht, dass es da billiger kriegen wird. Ich meine, gut, du kriegst ja bei Thoman auch die ganzen B-Ware Sachen und so. Und ich habe ein Aufnahmegerät, habe ich auch B-Ware gekauft, war super. Und ich habe das jetzt wieder nach 3 oder 4 Jahren verkauft, also mit plus minus null, glaube ich. Ich habe ja jetzt mein Headset, jetzt bin ich ja damit zufrieden. Ja, sicherlich, klar. Ich meine, so zum Quasseln, bla bla bla und was weiß ich. Irgendwie fangen sie alle an zu podcasten. Na, ich nicht. Ja, ist doch schön, dass alle anfangen zu podcasten. Ja, finde ich super. Also mir ist das lieber, wie wenn ich irgendwo auf Blogs rumstöbern muss andauernd. Ja, deswegen, ich wollte gerade noch sagen. Also ich bin würde man da nur schimpfen hören. Ja, nee, aber ich bin auch nicht der Lesemensch, weil Kai sagt, er kauft sich Bücher. Ich habe 2 Jahre lang Podcasts schon gemacht im Geocaching-Bereich, aber Bücher habe ich nie gelesen. Ich habe immer Hörbücher gehört. Gut, und nee, halt, mag Bücher lesen. Okay. Hörbücher schlafe ich ein. Ich auch. Das so ein Papierbuch zum Rumblättern. Auch keine E-Books oder so mag ich auch nicht. So, E-Books lese ich auch, aber ich mag auch gerne die normalen, also die gedruckten Bücher praktisch, ja. Okay. Gehst du richtig abends? Bitte? Gehst du da abends wirklich so ins Bett und liest mal noch eine halbe Stunde? Liest du da noch oder was? Ja, machst du das noch? Ja. Okay. Natürlich. Was liest du? Oder in der Badewanne? Im Moment lese ich den dritten Teil von Jussi Adler Olsen. Okay. Also so heißt der Schriftsteller. Das Buch, ja, das heißt genau, weiß ich gar nicht. Ich kann es ja aber raussuchen. Das sind ja alles die mit ihren perversen Morden. Kopf ab, Herz rausreißen, Arme abtackern. Ja. Keine Ahnung. Ja. So Leute, ich mach mich raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und Jörg, mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Gute Nacht. Erlösung heißt das hier jetzt, glaube ich. Ja, ja, genau. Das erste war Erbarmen, dann kam Schändung, jetzt ist es Erlösung. Und davor habe ich ein Buch gelesen, das gab es mal irgendwie umsonst. Müsste ich mal gerade gucken. Das war eigentlich ganz witzig. Er war in Griechenland in Urlaub, ein Single. Und hat dann halt eben versucht, da irgendwie anzubandeln und so weiter. Und ja, das war eigentlich ganz witzig. Naja, meine Frau liest das auch, aber diese ganzen skandinavischen Krimis oder so auch als Film, also ist top. Ich bin Single Kalimera, hieß das Buch. Link poste ich dir unten in den... Dankeschön. Nee, aber diese ganzen skandinavischen Sachen, wie hieß denn der andere? Stieg Larsen, ne? Stieg Larsen, die habe ich auch gelesen, ja. Ja, lebt ja leider nicht mehr. Der lebt nicht mehr? Nee, der ist gestorben. Der hatte ja, ich glaube, 3 Stück sind ja veröffentlicht worden und der hat wohl mehrere noch angefangen, aber ist gestorben, ja. Ja, oder auch Dan Brown oder sowas lese ich gerne oder Karl Olsberg oder sowas, ja. Ja, Blästig Larsen, also da habe ich ja die Verfilmung geguckt und da bin ich ganz ehrlich, also die skandinavische Welche Verfilmung? Verfilmung? Naja, auch von diesem Dreiteiler, wie heißen denn die? Ja, es gibt zwei Verfilmungen. Es gibt eine Verfilmung mit hier mit dem James Bond Darsteller, wie heißt der? Das wollte ich ja gerade sagen und das ist die schlechtere, das ist nämlich die amerikanische Verfilmung. Ja, ich denke, die anderen Craig drei wahrscheinlich. Daniel Craig, ja, ja. Genau, ja. Ja. Da gibt es aber auch nur den ersten Teil, oder? Den ersten, ja, ja. Ja, aber die andere ist, weiß ich gar nicht, wie die heißen, Schauspieler. Schauspieler jetzt sagen, weiß ich nicht. Verblendung, Vergebung und Verdammnis. Verdammnis, genau. Ja, ja. Ja, die habe ich auch alle drei hier auf DVD und als Buch. Und die waren super. Da gibt es ja jetzt mittlerweile den angeblich vierten Teil, aber das ist von irgendjemand anderem geschrieben worden. Auch hier auf vierte Teile sind immer schlecht. Ja gut, der ist Verschwörung Millennium 4, heißt der. Das ist aber nicht von nach Stieg Larsson, von David Lagercrantz. Hat jemand von euch den vierten Teil von Bourne gesehen? Nee. Habt ihr auch nichts verpasst. Diese Bourne Identity oder was? Ja, ja, das ist ja eine Trilogie mit Matt Damon. Und da kam irgendwann mal jetzt, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren kam ein vierter Teil, der das Ganze nochmal aufgerollt hat, aber ohne Matt Damon. Und das war so abstrus und konfus und nochmal die Zusammenfassung und hat irgendwie ineinander gegriffen in die Story und ist parallel gelaufen. Du musstest dir das zweimal angucken. Der Film war okay, beim zweiten Mal hast du begriffen, um was es geht, aber es war einfach schlecht umgesetzt. Und somit hat es eigentlich die Trilogie kaputt gemacht. Und von Transporter, ist ja auch eine Trilogie, kam jetzt auch ein vierter Teil. Und ich denke, dieser Film wird identisch schlecht sein. Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Ja gut. Ja. Das ist immer so. Also ich bin auch manchmal der Meinung, ein Film reicht. Ja, das ist auch so mit Filmen genau dasselbe. Ja, die wollen dann immer auf den Erfolg des Erstens aufbauen. Und das geht eigentlich immer nach hinten los. Immer. Kommt heutzutage oft, ja. Gut, ja, früher, keine Ahnung, also, ja, Himmel, ja Gott nicht. Ich meine, ich bin nur ein bisschen älter, also, was habe ich früher geguckt, so Beverly Hills Cup oder so. Das wurde ist aber auch eine Trilogie. Ja, das wurde aber auch zunehmend schlechter. Aber wenn du es jetzt mit Krieg der Sterne zum Beispiel vergleichst, hat's gepasst. Ich bin mal gespannt. Kill Bill soll jetzt auch ein dritter Teil kommen. Kill Bill? Ja, macht den dritten Teil dann Tarantino oder ist das wieder jemand anders? Weil dann kannst du es auch gleich in die Tonne treten. Tarantino hat es angekündigt. Ja, dann ist doch alles cool, wenn die Besetzung passt. Also ich meine, ja, die zwei Teile waren ja jetzt nicht schlecht. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein bisschen blutig, aber war okay. Die waren auf jeden Fall besser als From Dusk Till Dawn, die 2 und 3 und was noch alles gibt. Ja. Also es gibt von Tarantino jetzt nur einen Film, der mir nicht zugesagt hat. Und das war Reservoir Dogs. Da kam ich überhaupt nicht rein. Ich konnte den Hype gar nicht verstehen, um diesen Film gemacht wird. Und also es verstehe die Story und den Sinn dahinter irgendwie nicht. Das ist eben. Alle sagten früher immer, Fiction sei so schwer zu verstehen, aber Fiction war ja eigentlich einfach. Mhm. Vom Dusk Till Dawn gibt es einen zweiten, dritten Teil? Gibt so, glaub einen vierten und fünften, aber die sind alle scheiße. Das muss ja so schlecht sein, dass es völlig an mir vorbeigegangen ist. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was nach dem ersten Teil kommt, weil das ist ja nun einer der Kultfilme überhaupt. Naja, das war teilweise auch so über die eine Tänzerin da, diese dämonische so Sondergeschichte. Und ich habe es nie gesehen, weil meistens siehst du die Trailer im Internet und kennst schon den ganzen Film. Das wäre genauso, wenn es von Pulp Fiction noch eine Fortsetzung geben würde. Oh, das wäre ja geil. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Die muss ja, gut, aber so sind sehr, ja sehr gut sein. Ja, sie sind aber im überwiegenden Teil sind sie sowieso alle tot. Also von daher. Ja. Man könnte ich meine, wie alt ist der Film? 20, 25 Jahre? Also das wäre natürlich nochmal ein richtiger Reiser. 95, 94? Das ist ein absoluter Klassiker. Pulp Fiction ist Klassik. Die Filme danach irgendwie von Tarantino, da war jetzt keine mehr so. Also war nicht schlecht, aber. Inglourious Basterds und Django Unchained waren gut. Also Django war richtig geil, aber dieser. Django war gut, ja. Der andere hier mit Brad Pitt war da auch, ne? Inglourious Basterds, ja. Ja, boah, nee. Den fand ich super. Neues Cluster gibt es nur auf Englisch. Man muss halt sagen, dass in diesen Filmen sowohl Django Unchained als auch Inglourious Basterds Christoph Waltz einen großen Teil rausreißt. Mhm. Der ist mit seinen Dialogen und mit seinem Schauspiel einfach überragend. Hat man jetzt auch im aktuellen Bond gesehen, also der macht einiges aus. Ich finde ihn wirklich super. Ja, ich auch. Also Bond habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, also, der letzte Teil, der war aus den 80ern, wo ich gesehen habe. Also die letzten beiden habe ich, also die letzten vier mit Daniel Craig habe ich gesehen. Die ersten beiden waren Murks und die letzten beiden, das waren richtig gute Actionstreifen, muss man so sagen. Mit James Bond werde ich nicht warm. Ich bin da eher so der Crank oder Pulp Fiction Actionfilm oder Stirb langsam, die ersten Teile. Crank, ein dritter Teil, wäre natürlich auch was. Oh nee. Doch. Oder vom, überlegen ja auch vom blutigen Pfad ist ein dritter Teil. Gerüchteküche ist das, groß. Wobei ja der zweite Teil da ja schon nicht so ganz so gut war wie der erste Teil. Nächstes Jahr kommt übrigens ein zweiter Teil von Independence Day nach 20 Jahren. Ach du Scheiße. Also ich finde, Independence Day ist für die damalige Zeit ein echt guter Film. Es ist ein guter Popcorn-Film, ja, aber ob man da einen zweiten unbedingt braucht. Ja, ich bin gespannt. Ein Schauspieler ist dabei von der Erstbesetzung. Neuer Godzilla. Ja, gut, es wäre ja auch von dem Zeitraum her, es dauert ja auch, bis die Aliens dann Nachschub liefern zur Erde, richtig, wenn die ersten gekillt worden sind. Ja. Ja, mal auch mal so sehen, ne? Ja, da bin ich echt gespannt drauf, was sie da draus machen. Ich meine, sie können es natürlich auch versauen, ne? Gar keine Frage. Die haben ja bestimmt keine Warp-Geschwindigkeit, oder? Und es ist ohne Will Smith, oder? Ja, also es spielt, glaube ich, nur, oh Gott, wie hieß dieser Kerl? Will Smith macht ja solche Filme nicht. Er ist ist zu alt. Klamauk. Macht nur noch Klamauk. Ja. Nee, das ist für ihn zu viel Klamauk. Er will nur noch ernste Filme machen. Er will nur noch ernsthaft machen, ja. Jeff Goldblum, der spielt mit, soweit ich weiß. Ist aber auch kein schlechter Schauspieler. Nee, gar nicht. Also ich mochte ihn in Independence Day, da hat er wirklich gut überzeugt. Er hat aber auch andere Filme gemacht, davon mal abgesehen. Wollte es von Ghostbusters nicht auch einen Teil mal wieder bringen? Ghostbusters gab es auch nur zwei, oder? Ja. Ich dachte. Ja, okay. Da hat man nur vor Bayern hat man auch mal was wie im dritten Teil gehört. Da fehlt der Klaus jetzt. Neuer Star Trek-Film soll kommen. Ich sag mal, da fehlt der Klaus jetzt. Ghostbuster. Wieso? Ja, Ghostbuster war doch Dan Aykroyd hat da mitgespielt, ne? Blues Brothers. Ja, genau. Blues Brothers. Genau. Blues Brothers. Ja, da hätte ja sollen auch der andere von den Blues Brothers mitspielen. Der Belushi? Ja. Okay. Dann haben sie aber den Dings genommen, den Bill Murray. Nee, der ist ja verstorben, sonst hätte der auch... Achso, ja, der ist verstorben, genau so war's. Der ist verstorben. Ja, das kam letztens noch gerade am Radio oder so, irgendwo habe ich das gehört. Ja. Der ist verstorben, dann haben sie den Bill Murray oder Muari oder wie der sich auch immer ausspricht. Murray, ja. Genommen. Hm? Der müsste jetzt auch bald wieder im Fernsehen kommen, Bill Murray mit seinem Weihnachtsfilm. Also Ghostbuster 2016 kommt der dritte Teil. Ich habe gerade mal gegoogelt. Okay, cool. Tatsächlich, nicht schlecht. Mhm. Ich weiß immer nicht, man nimmt ja die Filme früher, wo man gesehen hat, solche älteren Filme, die hat man ja damals ganz anders wahrgenommen. Man hat ja dann, wenn es dann gefallen hat, hat man ja trotzdem eine Erwartung dran. So wie mir jetzt mit Krieg der Sterne, mit die alten Teile. Das hat mir der Kindheitsfilm an sich... Und das zu toppen oder die gleichen Gefühle wieder zu wecken, ist schon immer schwer für die Filme, denke ich immer. Ja, das ist allerdings richtig. Aber auch die neuen Star Wars-Teile, die werden nicht jeden Star Wars-Fan zufriedenstellen. Ich bin wirklich mal gespannt jetzt. Ja, ich hoffe, die sind besser als. Ja. Am 22. Ich bin der Meinung, die Filme früher, das war irgendwie alles besser, das ist mir alles heute zu hoch gehypt. Das hat früher alles irgendwie mehr Spaß gemacht. Man hat halt auch ganz andere Erwartungen an einen Film. Oder wenn man heute generell ins Kino geht. Das ist Wahnsinn. Heute habe ich gar keine Erwartung mehr, weil ich einfach weiß, dass es dermaßen übertrieben ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, was weiß ich nehme jetzt einen Tatort. Viele gucken ja Tatort. Und wenn ich sehe, da hat man einen Til Schweiger und nach den Attentaten in Paris hat man gesagt, okay, den aktuellen Til Schweiger, den zeigen wir jetzt nicht. Und die zeigen da so ein Foto von Til Schweiger und dann steht da mit einer, ich weiß nicht, mit einer Panzerfaust oder so. Das ist doch kein Tatort. Eben, und das kam im Vorspann letztens im Kino und da habe ich schon auch so gedacht, Tatort, okay, Til Schweiger, okay, könnte womöglich, wenn, funktionieren. Klassischer Tatort. Aber das, was er draus gemacht hat, finde ich zu krass. Harald Schmidt macht jetzt Tatort. Ja, habe ich gelesen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Die haben ihn dann halt einfach reingeholt. Wir können ja mal ganz kurz Hallo Norbert sagen. Bist du sprechfähig oder bist du zu besoffen? Nö. Nicht zu besoffen. Geht alles noch. Hallo Norbert. Guten Abend zusammen. Wir reden gerade über Filme, wie du vielleicht schon mitbekommen hast. Ja, ich habe gehört. Harald Schmidt beim Tatort habe ich auch schon mitbekommen. Na, Filme sind wir jetzt durch. Wir sind jetzt zum Tatort geschweift. Sonst hätten wir wahrscheinlich... Ja, da muss ich passen. Das ist nicht so ganz meins. Nein, also mit Tatort habe ich auch noch nichts am Hut gehabt. Ja, aber wie gesagt, es wird halt einfach heutzutage alles übertrieben. Da, bei dem Thema waren wir eigentlich, was die Filme betrifft oder so. Und halt Tatort, ich meine. Aber ich muss halt auch sagen. Ja, der zuerst. Filme machen, das ist halt nur noch dazu da, um Geld zu machen. Ja, und genau darauf wollte ich hinaus, nochmal kurz auf Til Schweiger zu kommen. Der hat mit seinen letzten Produktionen, die gar nicht mal schlecht waren, also Honig im Kopf war ein sehr, sehr guter Kinofilm. Ja, sehr. Wenn er damit in seinen schlecht produzierten Tatort Leute lockt, verdient er ein Schweinegeld damit, wenn es im Kino ausgestrahlt wird. Ja, aber ich denke einfach mal, er hat ja sein Drehbuch. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit er da Einfluss auf diese ganzen Geschichten und den Drehbüchern hat. Ich meine, die Leute wissen, okay, das ist Til Schweiger, die Leute wissen, der wird gerne gesehen, und die Leute wissen, okay, er ist natürlich auch in Hollywood kein Unbekannter. Wir bringen jetzt so ein bisschen den Hollywood-Flair in den Tatort rein. Ja. Und das mag bei dem einen oder anderen so ziehen oder so, aber ich bin natürlich so ein, ich meine, ich bin nun auch schon über 40 und ich bin natürlich so ein Fan der alten Tatorts. Ich meine, ich höre mir hier Manfred Krug und den, Charles Brauer, Charles Brauer heißt er. Ja. Ich fand das lustig, wenn die beiden gesungen haben. Das ist Tatort für mich gewesen. Also, dazu, ich gehöre zu deiner Altersklasse, sagen wir es mal so. Und ich muss auch sagen, meine Frau ist ein großer Tatortfreund. Aber auch die sagt schon in den letzten Jahren, also was da an Tatorten läuft, man hat ja kaum noch mal einen Tatort, wo es um einen Fall geht, der dann irgendwie anfangs beginnt und am Ende aufgelöst wird. Sondern es geht immer nur um die Privatdinge dieser Ermittler und ich weiß nicht, also ich kann mir das mittlerweile nicht mehr angucken. Nö, ich gucke schon ewig nicht mehr, also ich gucke mir Sonntagabend... Das ist eine Schauspielerfilierung. Ich gucke mir das nicht mehr an. Ich gucke Sonntagabends vor Verzweiflung Grill den Hänsler. Na, so weit bin ich nicht. Ich finde das super. Grill den Hänsler ist super. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Lieber die Grillshow. Nein, das ist eine Unterhaltung. Das ist einfach, der Typ ist lustig, der kann kochen und ich finde das witzig. Genau, so sehe ich das auch. Das ist einfach... Die Grillshow ist besser. Ja, das ist aber leichte Kost für zwischendurch. Ja, das ist der Tatort auch irgendwie. Also, weiß ich nicht. Wenn ich mir die alten Fälle von zum Beispiel den beiden Kölner Ermittlern da, wie heißen sie noch? Ball auf den Schenk. Ja, genau. Wenn ich die beiden sehe, dann, das finde ich immer gut. Ich mag auch so diesen Stil von Münster, mal so als Abwechslung, finde ich auch okay, weil die beiden haben den erfunden, sag ich mal. Wenn jetzt aber jedes Team anfängt zu versuchen, lustig zu sein, dann ist das irgendwie auch nichts mehr. Also jeder muss da seinen Stil haben und wenn das in manchen Tatorten nur noch um die Kommissare und deren Privatleben geht, dann ist das einfach nicht interessant für mich. Naja. Ich habe meinen Link unten reingesetzt, schon beim Thema Grillen sind. Okay. Ich grille am 28. Wo? Oh. Bei mir zu Hause. Ich habe einen Lotus-Grill. Das ist bei dem Wetter kann man ja auch schon grillen, ne? Nee, das ist ein rauchfreier Grill. Man kann immer grillen. Ja, aber Lotus Grill ist ein rauchfreier Grill und der ist super. Der hat einen kleinen Behälter, wo man Grillkohle reinpackt und ich glaube, ich habe das sogar schon mal hier irgendwie im Podcast mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch aufgenommen haben, aber so ein Lotus Grill, der ist super. Den kannst du schön auf den Tisch stellen und kommt Grillkohle rein und unten ist ein Lüfter dran und der gibt dann richtig Power. Mit durch die Edelstahlschale hast du eine richtig große Hitze und kannst super grillen. Ja, und am 28. wollen wir aufgrund des Wetters, wie ihr schon sagt, wollen wir grillen. Also im Haus dann oder draußen? Nee, draußen. Okay, ja, also es gibt so ein paar Bekannte von mir, die für die ist das Tradition, an Silvester wird gegrillt. Ich habe das noch nie gehört, aber sowas gibt es wohl auch. Gibt's. Ja, gibt's eine Menge. Bei uns gibt's immer ein Event Wintergrillen im Januar. Ist auch immer ganz nett. Tja, dann werden wir das hier mal ausklingen. Hat ja keiner mehr was zu sagen. Dann werden wir das hier mal ausklingen lassen mit Wintergrillen. Da sehe ich gerade, ich habe mir das YouTube-Video gerade angeguckt. Mal Hunger. Ja, wieso? Am 31. Dezember wird abgegrillt und am 1. Januar wird angegrillt, oder nicht? Ganz genau. Genau. Und damit beenden wir erstmal die Aufnahme und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.